herzlich willkommen zu meinem kleinen Reha-Tagebuch Frank Goes Schönhagen. Ein Abschlussgedanke. Vor einem Jahr, am 16. November 2017, habe ich die Diagnose Krebs schwarz auf weiß in meinen Händen gehalten und ich kann sagen, Gott sei Dank, und das meine ich auch so, kann ich heute hier nach einer abgeschlossenen Reha sitzen und bei guter Gesundheit in ein Mikrofon quatschen. Es war ein Jahr mit Leid, aber auch viel Freude und Zuversicht, dass ich wieder gesund werde. Das Letztere hat sich hindurchgezogen. Trotz allem habe ich erleben dürfen, wie viele Menschen mir und auch meiner Familie zur Seite standen. Manche, die ganz plötzlich da waren, andere, die uns regelmäßig unterstützten und wieder andere, die immer mal wieder Kontakt aufnahmen und ganz aufrichtig interessiert waren, wie es mir geht. Wir haben in diesem Jahr ganz tolle neue Nachbarn bekommen. Unsere Nachbarschaft hier in unserer Straße war sowieso ein weiterer großer Rückhalt. Wir haben Feuer gemacht, gegrillt, gelacht und auch gesoffen. Etwas Normalität erlebt, obwohl nichts normal war. Wenn es mir so richtig gut ging, konnte ich sogar mal bei meiner Schule vorbeisehen und wurde dort immer gut aufgenommen. Auch meine Kolleginnen und Kollegen waren beständig interessiert, wie es sich entwickelt. Natürlich war ich mir nicht zu jedem Zeitpunkt sicher, dass das gut ausgehen würde. Aber als ein Mensch, der mit Gott versöhnt ist und seinen Glauben bewusst lebt, soweit mir das eben möglich ist, wusste ich mich die ganze Zeit hindurch in Gottes Hand. Der Gedanke, dass ich diese Erkrankung vielleicht nicht überlebe, war nur ganz selten mal da. Auch wenn ich immer noch nicht verstehe, weshalb ich erkrankt bin, so kann ich aber sagen, dass ich mich die ganze Zeit hindurch getragen wusste. Auf einem Spaziergang vor der ersten Operation waren diese Fragen ganz groß. Gott, wird es weitergehen? Wie wird's weitergehen? Und während ich so fragend lief, lag da vor mir auf dem Weg auf einmal ein Puzzlestück. Keine Ahnung, wie es dahin kam. Im Nu kombinierte das bei mir den Gedanken, was du jetzt erlebst, ist ein Puzzlestück in deinem Lebenspuzzle. Und als ich das Teil genauer ansah, wie es da auf dem Weg lag, dachte ich, das sieht aus wie ein Männchen in der Fortbewegung. Ich nahm es auf die Hand, um es genauer zu betrachten. Es hatte ein Bein nach oben gehoben, um den nächsten Schritt zu machen. Dieses Bild hat mich nachhaltig geprägt und ich habe es gewissermaßen als Antwort auf meine Fragen angenommen. Es geht weiter, Schritt für Schritt. Ich habe einen schönen Frühling und einen fantastischen Sommer erlebt. Auch das schöne Wetter hat mir gute Stimmung gemacht und war eine Hilfe gerade auch dann, wenn es mir nicht so gut ging. Und dann war da noch Twitter und die lieben Podcasterinnen und Podcaster. Unglaublich, wie ihr mich immer wieder aufgebaut habt, mir Mut gemacht habt, mit mir gescherzt habt. Das hat so viel Kraft gegeben, dafür möchte ich euch an dieser Stelle noch einmal ganz besonders danken. Das wäre so nicht gewesen, wenn mein Bruder Klaus nicht genau zum richtigen Zeitpunkt da gewesen wäre. Du hast mich motiviert, zu dir in diese virtuelle Gemeinschaft einzusteigen, die auch so schnell durch tatsächliche Begegnungen real wird. Dass du mich auch so eng weiter begleitet hast, als ich krank war, und weiterhin mit mir zusammen, sagen wir mal, erfrischenden Blödsinn im Podcast oder in der Pod-WG gemacht hast, aber auch immer für Sorgen und Nöte ansprechbar warst, und das immer noch tust, ist großartig. Danke. Meine Familie und besonders meine Frau waren mir natürlich hier zu Hause nah und haben mich wie doll gestützt und unterstützt. mich durchgetragen und ertragen. Ihr wart mein größter Halt, euch gebührt mein abschließender, letzter Dank. Ich hoffe und bete, dass wir nie wieder durch solche Zeiten hindurch müssen und freue mich auf eine Zukunft, in der zwar nichts mehr so ist, wie es mal war, aber wir einander haben und lieben. Und damit schließe ich mein kleines Reha-Tagebuch mit den Worten von Leo N. Tolstoi, welche ich auf dem Kalenderblatt des 29. November 17, kurz vor meiner ersten Operation, las. Wer die Lehre Christi begreift, hat dasselbe Gefühl wie ein Vogel, der bis dahin nicht wusste, dass er Flügel besitzt und dann plötzlich spürt, dass er fliegen, frei sein kann und nichts mehr zu fürchten braucht.